dir. Das ist mein Souvenir an die Zeit, als wir glücklich waren zu zweit. Lächelnd sahst du mich an und wir küssten uns dann im Sand am Meer. Sommerzeit rings um uns her. Wir träumten oft von der Zukunft, bauten in den Wolken unsere Welt. Weht mit dem Wind, den der Herbst mit sich bringt. Souvenir.